Schall an der Straße klingt so laut in meinen Ohren. Als du an mir vorbeigehst, als wäre nichts geschehen. Ich glaube wirklich fast, ich habe dich verloren. Und ganz so sehr ich mich auch anstrengend nicht verstehen. Wie gern würde ich jetzt deinen süßen Duft einsaugen, der wie ein Schleier deine Haut umhüllt. Was liegt verborgen in der Tiefe deiner Augen? Die Lust, sie tötet und bleibt doch ungestillt. Es wird dunkel in der Vorstadt, während irgendwo das Licht angeht. Ich hab gesagt, bleib bitte hier, doch es ist, glaube ich, zu spät. Es wird dunkel in der Vorstadt, während irgendwo die Sonne scheint. Ich hab gesagt, ich liebe dich, doch eigentlich war's nicht so gemeint. Es scheint, als wären alle Sterne heute verschwunden. Ich weiß nicht wirklich, soll ich dir nachgehen? Doch wer hat jemals in der Nacht den Weg gefunden? Ich hab dich heute wohl zum letzten Mal gesehen. Was bleibt mir übrig? Leider nicht viel mehr als die Erinnerung und unbestimmte Lust. Auf dem Nachhauseweg wird jeder Schritt so schwer. Dich hätte ich geliebt und du hast es gewusst. Es wird dunkel in der Vorstadt, während irgendwo das Licht angeht. Ich hab gesagt, bleib bitte hier, doch es ist, glaube ich, zu spät. Es wird dunkel in der Vorstadt, während irgendwo die Sonne scheint. Ich hab gesagt, ich liebe dich, doch eigentlich war's nicht so gemeint.